Erster Israel war wie ein Weinstock mit vielen Trauben. Sie bauten viele Altäre für falsche Götter. Zweiter, ihre Herzen sind nicht ehrlich. Gott wird ihre Altäre und Steine kaputt machen. Dritter, sie werden sagen, wir haben keinen König mehr. Wir hatten keine Angst vor Gott. Vierter, sie sagen Dinge, die nicht wahr sind. Sie machen Verträge mit Lügen. Fünfter, die Leute in Samaria haben Angst um ihre Kalbstatue. Die Statue wird weggebracht. Sechster, Mann bringt die Statue nach Assyrien. Israel wird sich für seine Pläne schämen. Siebter, Samaria wird zerstört. Der König ist wie ein Stück Holz im Wasser. Achter, die Orte für falsche Götter gehen kaputt. Die Menschen rufen zu den Bergen. Neunter, Israel macht schon lange böse Dinge. In Gibea fing es an. Zehnter, ich werde sie bestrafen. Andere Völker werden gegen sie kämpfen. Elfter, Ephraim war wie ein junges Rind. Jetzt müssen sie schwere Arbeit auf dem Feld machen. Zwölfter, tut gute Dinge, dann bekommt ihr Gutes. Sucht Gott, damit er euch hilft. Dreizehnter, ihr habt Böses getan und Schlechtes bekommen. Ihr habt nur euren Soldaten geglaubt. Vierzehnter, es gibt Lärm vom Krieg. Alle eure festen Häuser werden zerstört. Fünfzehnter, das passiert euch, weil ihr sehr böse seid. Der König wird bald sterben.